das ist für dich. Spürst du, wie der Druck steigt, wie der Druck steigt, wie dich alles umkreist, das ist für dich. Merkst du, wie es eng wird, wie es eng wird, wie dich alles wegdrängt, das ist für mich. Cool, cool, cool sein ist nicht, denn mein Blick ist zu verpixelt. Es sind Nebelschwaden, Tränen, Gasgranaten, warte. Shit, es dauert nicht mehr lange, bis hier alles platzt. Die Wand vor mir kommt langsam auf mich zu, ich spür die Angst. Ich kann nicht mehr weg, hier kann nicht mehr wegkommen. Meine Sorge nehme mich, was willst du jetzt tun? Guck nur, wie der Deckel sich anhebt. Du weißt, dass das so nicht mehr lang geht. Wie wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Es wird Zeit, dass wir das angehen. Zähne knirschen, Hände zittern, Herz rast, Druck steigt. Nachts wach, Albträume, Verschlaf, Druck steigt. Lampenfieber, Puls rast, Schweiß fließt, Druck steigt. Mund trocken, Übelkeit, Druck steigt. Zähne knirschen, Hände zittern, Herz rast, Druck steigt. Nachts wach, Albträume, Verschlaf, Druck steigt. Lampenfieber, Puls rast, Schweiß fließt, Druck steigt. Mund trocken, Übelkeit, Druck steigt. Das ist für dich. Spürst du, wie der Druck steigt, wie der Druck steigt, wie dich alles umkreist, das ist für dich. Merkst du, wie es knapp wird, wie dich alles abwirkt, das ist für mich. Vorne, hinter, links, rechts gibt's nicht, denn mein Blick geht geradeaus und ist befestigt. Rechts, ich lebe auf Sparflamme, aber ich bewahr den Schein wie Sparsame. Alles ein Schachbrett, Marathon, schnell sein, anpassen, mach es, alle wollen Bestzeit. Unter Druck, nur Stress, kraftlos, Luft raus, unter uns, Frust wächst, Wut kommt, Bus raus. Guck nur, wie der Deckel sich anhebt. Du weißt, dass das so nicht mehr lang geht. Wie wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Es wird Zeit, dass wir das angehen. Zähne knirschen, Hände zittern, Herz rast, Druck steigt. Nachts wach, Albträume, Verschlaf, Druck steigt. Lampenfieber, Puls rast, Schweiß fließt, Druck steigt. Mund trocken, Übelkeit, Druck steigt. Zähne knirschen, Hände zittern, Herz rast, Druck steigt. Nachts wach, Albträume, Verschlaf, Druck steigt. Lampenfieber, Puls rast, Schweiß fließt, Druck steigt. Mund trocken, Übelkeit, Druck steigt. In sich gehen, einatmen, ausatmen, Druck fällt, Glücksgefühle, Zeit für dich, Zeit für Spiele, Druck fällt. 100-mal kauen vor dem Runterschlucken, Druck fällt, falsch geatmet, fast ersticken, Hustenanfall, Druck steigt. Zähne knirschen, Hände zittern, Herz rast, Druck steigt. Nachts wach, Albträume, Verschlaf, Druck steigt. Lampenfieber, Puls rast, Schweiß fließt, Druck steigt. Mund trocken, Übelkeit, Druck steigt. Zähne knirschen, Hände zittern, Herz rast, Druck steigt. Nachts wach, Albträume, Verschlaf, Druck steigt. Lampenfieber, Puls rast, Schweiß fließt, Druck steigt. Mund trocken, Übelkeit, Druck steigt.